Aus Anlass des 69. Gründungstages der DVK brachten die lautischen und russischen Zeitungen Sonderbeiträge. Die lautische Zeitung Batterau und die russische Rio Panorama veröffentlichten mit dem Sonnenporträt von Genossen Kim Il-sung und die russische Buibor mit seinem Foto die Beiträge unter den Titeln wie Präsident Kim Il-sung, Gründer der DVK. Sie schrieben ausführlich seine Verdienste um Staatsaufbau. Die russische Internetzeitung Zebri Dewe in der Region Habarovsk brachte mit einem Foto von Kim Jong-un die Beiträge mit verschiedenen Titeln wie das Recht auf den atomaren Präventivschlag ist nicht mehr der Alleinbesitz der USA. Die russische Zeitung Komsomolskaya Pravda meldete in verschiedenen Beiträgen mit den Titeln wie Sieg der DVK, dass die siegreichen Traditionen von Südkorea unverändert fortgesetzt werden, weil die großen Staatsführer von Generation zu Generation an dessen Spitze stehen.